Упражнение 20, страница 25. Besser, Besen, Beißen, Dose, Dessen, Ließen, Eisen, Bestimmt, Saßen, Genießen, Außer, Sein, Streiten, Wissen, Kreisen, Kissen, Speisen, Schießen.